Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 1. Leipzig, 23. Dezember 1786. Beigehend erhalten, Euer Edelgeboren etwas zur Gaumenlust mit Hubern in eurer Einsamkeit zu verzehren. Ich lege eine Geistesstolle bei, von der ich wünsche, dass sie euch ebenso schmackhaft sein möge. Minna, die bekanntlich keine Freundin von Stolberg ist, meint, er könnte was von dem Fette gebrauchen, das er vielleicht von dem Stollen partizipieren wird. Aufrichtig zu sein, haben diese Schauspiele meine Erwartung nicht befriedigt. Die Chöre haben einzelne Schönheiten, im Ganzen finde ich aber wenig wahre Begeisterung, meistenteils nur dichterische Phrasen. Die Jamben scheinen mir hart, im Belsazar sind die Karikaturen sehr überladen, der Charakter des Otanes hat viel Interesse, der Säugling hat, deucht mich, das meiste eigentümliche und viel schöne Stellen. Lebe wohl, alle grüßen, grüße Huber, Körner. Minna ist ganz hübsch, die Brust ist fast ganz wieder gut.